Wir haben den 3.1.2014. Die Fußball-Bundesliga hat Winterpause, aber nicht Vierecken 2-11. Die Transfer-News sind wieder für euch am Start. Und bevor diese Einleitung noch konfuser wird, begrüße ich Pocho. Ja, hallo. Wie geht's? Gut. Gut reingerutscht. Ach so, das galt an den Hörer als solches. Nö, aber an solch sage ich einfach auch nochmal hallo. Ja, also mir muss ich sagen, geht's soweit ganz gut. Im Gegensatz zu Michael Schumacher, denn da ist der Zustand stabil, aber kritisch. Mhm. Schon seit längerem und langsam wird es auch anstrengend, dieses Thema. Ja, ähnlich interessant ist im Moment nur Pofalla. Ja. Puffitjes, sage ich ganz gerne zu ihm. Puffitjes, ja. Ja, schön. Puffitjes. Aber nervt, oder? Also sowohl als auch. Sowohl als auch, ja. Natürlich würde es mich freuen, wenn da jetzt eine Nachricht kommen würde, es geht ihm besser, aber. Ja, klar. Wenn es nichts zu berichten gibt, sollte man auch nichts berichten. Ja, und besonders nicht immer als erste Meldung. Ja, das stimmt. Bei SSN. Also es ist schlimm. Da, ganz klar, und wir fühlen alle mit, drücken alle die Daumen. Das kann man nicht anders sagen. Aber es wird dadurch nicht besser. Im Gegenteil, dadurch nimmt das Interesse ab. Dadurch nimmt vielleicht sogar auch die Anteilnahme ab, weil man halt darüber anfängt zu reden in dieser Form. Ja. Und da muss man irgendwo noch ein bisschen den schmalen Grat finden. Also da ist die Berichterstattung vielleicht nicht die beste im Moment. Das stimmt. Aber natürlich zum 45. Geburtstag im Koma zu liegen, das ist, es gibt schönere Geburtstage, glaube ich. Ich denke auch, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber in dieser Ausgabe heute geht es nur um Transfers und um Transfergerüchte natürlich, Pocho. Da können wir uns nicht von los sagen, denn diese Transfergerüchte sind doch wirklich das Salz in der Suppe, oder nicht? Am Stammtisch. Ja, und es ist auch irgendwo so das Gossip-Gefühl, was man dann sagt. Ne? Dann, ja, der und der geht da und dahin. Das ist ja auch das, was wirklich, ja, wo die Leute untereinander sprechen. Und wir versuchen das so ein bisschen zusammenzuwursteln, so einen schönen Teig draus zu machen. Dann rollen wir das aus und dann. Machen wir kleine Sternchen-Kekse machen wir aus dem. Ja, ich hab letztens Tassenkekse bekommen. Kennst du sowas? Ja, Tassenkekse kenne ich, ja. Ja, war mir vorher gar nicht bekannt, dass es sowas gibt. Unfassbar. Ja, siehst du mal an, Pocho. Du kennst ja auch keinen Döner aus der Box. Nee, Döner aus der Box kenne ich auch nicht. Übrigens. Gibt es das nur im Brot? Es ist ja Tradition schon bei uns, dass wir bei den Transfer-News nebenbei Sky Sport News HD laufen lassen, weil es könnte ja noch was passieren. Kurzfristig. 6. Ja. Januar übrigens, erst startet der Transfer. Das ist ja wirklich lächerlich. Dass man uns da schon wieder plagieren muss, das ist ja also wirklich. Ja, es ist natürlich klar, da wird abgeguckt und da wird sich natürlich auch jetzt mal die ersten Ausgaben angehört. Natürlich, das ist. Und da wird dann darauf reagiert und da wird wahrscheinlich auch der Profaller-Gag am Anfang kommen. Und, ich denke mal. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, werden die da auch mit Michael Schumacher irgendwie was an dem Tag machen. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir das auch vorstellen, ja. Ocho, einen Spieler, es gibt ja so immer, in der Sommerpause hatten wir Spieler wie, was war denn das, Cavani, ja. Kao, Die großen Namen. Das waren große Namen, über die man eigentlich jede Ausgabe berichtet hat, weil immer irgendein Scheich an diesen Spielern dran war. Und ich habe das Gefühl, der Running Gag dieser Transferperiode könnte Kevin De Bruyne. Ja. De Bruyne werden. Und jetzt hat Dieter Hecking sich geäußert. Und zwar hat er gesagt, er wird keine Mondpreise für diesen Spieler zahlen, denn die Wolfsburger sollen wohl bereit sein, ihn nicht auszuleihen, sondern zu verpflichten. Ich hatte es ja auch schon mal in den 4x11 News mal erwähnt. Der VfL möchte 15 Millionen wohl für diesen Spieler überweisen, aber José Mourinho hat gesagt, 30 Millionen kann er gehen. Und ist er das wert? Ist er das wert? Die Frage stellt sich im Moment sehr, sehr, sehr kompliziert, finde ich, weil ich sehe ihn nicht mehr so wie in der Zeit, als er zum Beispiel bei Bremen gespielt hat, wo man ihn jedes Wochenende wirklich intensiv beobachtet hat. Ob er das wert ist, er hat sicher sehr gute Spiele gemacht, aber es ist auch irgendwie, und da benutze ich mein Lieblingswort wieder, auch wieder so ein Enfant terrible, ist halt ein Fußkopf, der immer mit dem Kopf durch die Wand will und das könnte auch schwierig werden. Und dann 30 Millionen zu investieren, gut, Wolfsburg kann sich das leisten, kann dann sagen, ja, dann gehen wir ihn wieder zurück, ist ja nicht so schlimm. Ja. Aber mich würde als erstes mal interessieren, A, was sind Mondpreise? Und B, wie definiert man die Währung auf dem Mond? Ja, sind das Monddollar, Mond-Euros oder ähnliches? Mondrubel würde ich erstmal sagen. Rubel, ja. Mondrubel. Ja. Aber ich glaube auch 30 Millionen für einen Bankdrücker, auch wenn er unfassbares Potenzial hat, ist schon ein bisschen happig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, 15 Millionen Euro für einen Kevin De Bruyne, der ja höchstwahrscheinlich auch nochmal besser wird, junger Bursche, 22 Jahre, sowas rum, alt. Kann man schon mal machen, so. Würde ich schon machen. 15 Millionen, vielleicht auch 17, 18 Millionen würde ich auch noch mitmachen, aber 30 Millionen, oh. Ja, man kommt mit 30 Millionen halt in diese Götze-Liga und da hinkt der Vergleich ein bisschen noch. Naja, der Götze ist ja, glaube ich, nochmal ein Spur. Der 37, ne? Aber 37? Millionen hat er gekostet. Ach so, nee, 45, so alt ist er nicht. 45 Millionen war er wert und 37 war die festgeschriebene Ablöse, ne? So war das. Ja. Ja, stimmt, da hast du völlig recht, aber also 30 Millionen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welcher große Club da jetzt noch die Kapazitäten hätte, einen Spieler für 30 Millionen zu verpflichten, der ja noch nicht bei Weltklasseniveau ist. Weißt du, was ich meine? Ja, das könnten die Clubs sein, hinter denen halt entweder, wie eben besagt, der Schei steht, hinter denen eine Firma steht. Ja, ich meine, ich habe heute auf Twitter auch ein sehr schönes Zitat gelesen. Ich weiß nicht, von wem es war, aber es ist mir im Kopf geblieben, dass ein Transferfenster im Winter ohne Magath ja auch nicht mehr sei als ein geklapptes Kippfenster im Keller. Das ist leider so, ja. Und ich sag mal, so, wenn der VfL Wolfsburg, wenn Bayern 04 Leverkusen sagt, sie möchten den haben, koste es, was es wolle, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Verein aus der Bundesliga dieser Kategorie, also wo ein Konzern oder ähnliches dahinter steht, oder ein Verein, zum Beispiel auch in England jetzt, wo vielleicht jemand hintersteht, der einfach, wo einfach Geld ist. Also es gibt im Moment auch solche Transfers, vielleicht kommst du da auch gleich noch drauf, die überraschen einen einfach, wie dieser Merkel-Transfer jetzt nach Watford und sowas. Da denkt man auch, was? Aber da steckt halt der gleiche Eigentümer hinter, wie auch in Italien, wo von Udine. Ah. Und das ist der gleiche Besitzer bei diesem Verein. Das heißt, er hat 2-3 Euro. Und davon gibt es ja nicht nur diesen einen. Das gibt es ja in viel größeren Abramowitsch und solchen Kategorien. Mhm. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass dann irgendwann jemand da hingeht und sagt, so, und so ist es meiner Meinung nach, der hat ja auch die Chance auf der Insel noch nicht wirklich bekommen. Und wenn es dann da hingeht und dass einer sagt, ich möchte diesen Spieler haben und er diese Unterstützung erfährt, wie er die auch in der Bundesliga erfahren hat, diese Aufmerksamkeit, die er schon auf sich zieht, dann glaube ich, dass das ein sehr guter Spieler werden kann, der auch vielleicht in 2-3 Jahren, wie du eben auch sagtest, das Niveau 30 Millionen haben kann. Im Moment eher nein. Und ob er dann mit 25, 30 Millionen wert ist, würde ich auch eher sagen, nein. Also es ist eine Gabelung gerade für Kevin De Bruyne. Und es ist auf jeden Fall interessant, diese Gabelung mitzuverfolgen. Ja, ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das Realistischste für Kevin wäre, dass man ihn nochmal verleiht. Ja, ja, ja, das wäre eine Möglichkeit, ganz klar. Aber dann ist natürlich die Frage, ob das Selbstbewusstsein von Kevin De Bruyne langsam unter so solchen Leihgeschäften leidet. Ja, das stimmt natürlich, das stimmt. Ne? Und ja, auch dieser Nimbus als Supertalent, ne, so ein bisschen. Ja, da gab es halt viele. Es ne? da gab's dann ist er mal da, mal dort und dann kommt er wieder zu Chelsea zurück und kann sich da nicht durchsetzen. Irgendwann muss er auch zünden und da muss man ihn vielleicht abgeben, wenn man Chelsea ist. Ja, und man muss ja auch an die Jungs von Transfermarkt und so weiter denken. Die können sich ja auch dann langsam nicht mehr wissen. Die wissen ja gar nicht mehr, wo der herkommt. Ja, man weiß ja gar nicht mehr, wo der hingehört. Irgendwann müssen sie anbauen an seiner Seite. Ja. Von Kevin De Bruyne seine. Ja, das kann sein. Also ich denke mal, der Junge wird uns entweder in der nächsten Ausgabe verkünden, war der VfL Wolfsburg verpflichtet ihn für eine Konsenszahl von 26 Millionen oder so. Mhm. Mhm. Oder es geht so weiter. Ja. Also so, dann zum nächsten. Juan Mata sollte dir bekannt sein als Zehner vor dem Herrn vom FC Chelsea. Ja, ja. Ist da ja unter José Mourinho nicht mehr ganz so gern gesehen. Mhm. Inter Mailand, Juve, Neapel und PSG sollen an ihm dran sein. José Mourinho hat gesagt, muss jetzt nicht unbedingt jetzt hier bei dem Verein bleiben, aber die Ablösesumme soll dann doch bei 45 Millionen sein. Also ist natürlich gerade bei diesen Clubs wie PSG und auch Inter ist das, glaube ich, möglich zu zahlen, aber 45 Millionen finde ich schon ein bisschen happig, muss ich sagen. Also meiner Meinung nach, auch wie du sagst, klar, natürlich ist das bei diesem Verein das Geld nicht das Problem. Er ist sicherlich auch ein sehr, sehr guter Spieler, das kann man gar nicht sagen, aber ich weiß nicht, ob er außerhalb von England die Reputation erhalten hat, die ihm vielleicht zusteht. Und das gehört halt immer auch irgendwo zum Marktwert dazu, meiner Meinung nach, dass ein Spieler überall bekannt ist, wie das jetzt auch bei Bale der Fall war. Mhm. Er hat nun mal halt bei einem Verein, und sagen wir es ehrlich, der 0815-Fußballfan, der vielleicht Bundesliga guckt und dann ist gut, der weiß nicht, wer bei Tottenham spielt. Mhm. Aber bei Bale war es so, da wusste man, das ist ein super Spieler, der schießt nur Tore. Und er spielt bei Tottenham. Mein Lieblingsspieler spielt bei Tottenham. Was ist der Eriksen? Weißt du noch, was ich gesagt habe? Ja, ja. Dortmund holt euch den, der spielt jetzt bei Tottenham. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ein anderer von Tottenham will vielleicht wieder weg. Ne? Also es gibt. Luis, ne? Ja, ja. Aber es gibt halt wirklich im Moment, und das meinte ich auch eben bei dem Transfer, wo wir vorher drüber gesprochen haben, im Moment ist das wirklich diese Phase, die am meisten Spaß macht. Mhm. Weil da springt immer noch mal einer auf den Zug mit auf, ja, mit dem man nicht rechnet. Und dadurch entwickelt sich der Marktwert ja auch wieder. Ja. Denn bieten zwei, wird der Marktwert höher. Bieten vielleicht vier, wie jetzt in dem Fall vom Chelsea-Spielführer, Spielmacher, dass dann sich Vereine wie Juve und Inter und so weiter, die überbieten sich ja auch. Die wollen diesen Spieler dann ja auch. Ja, ja, ja, ja. Was und dann sind 45 Millionen nicht unrealistisch. Ja, vielleicht. Ich finde, also grundsätzlich kann der Junge, glaube ich, jeden Club besser machen, aber 45 Millionen, da müsste man dann schon nochmal irgendwie, nochmal vielleicht an den Finanzen schrauben. Aber Luis Holtby, der sitzt ja wirklich nur noch auf der Tribüne oder bestenfalls mal auf der Bank. Glaubst du, das wäre ein Rückschritt für ihn, wenn er wieder zurück nach Schalke geht? Ich weiß nicht, ob der Schritt zurück zu Schalke der richtige wäre. Natürlich auch nicht nach Dortmund, wollen wir das mal ganz klar darstellen. Da soll es andere geben, die dann das auch schon gemacht haben. Mhm. Mhm. Es ist schwierig, meiner Meinung nach, jetzt, wenn man so früh die Flinte ins Korn wirft, um mal wieder ein bisschen blumig zu werden von der Sprache, ja, dann ist es natürlich schwierig, weil man auch direkt damit irgendwo identifiziert wird. Auch Luis Holtby wird dann als, in Anführungsstrichen, England-Versager irgendwo gebrandmarkt. Und das ist für ihn sehr schwierig, weil er halt auch diese familiären Wurzeln da hat. Und ein Rückschritt oder ein Rückgang zu Schalke wäre für mich dann auch die ganz falsche Art, weil das wäre so, nee, die haben mich da verprügelt, da gehe ich nicht mehr hin. So Schulhofverhalten. Ja, ja, ja. Und das ist dann wieder genau die Richtung, die zum Beispiel Wrestling eingeschlagen hat, da habe ich keinen Bock drauf, sowas im Fußball zu haben. Fußball spielen Männer. Es ist schwierig. Ich halte von Luis Holtby eigentlich relativ viel. Ich dachte eigentlich auch, der würde mehr spielen bei Tottenham, aber dass er da wirklich so auf dem Abstellgleis ist, das ist schon bitter. Und ich glaube, der nächste Schritt ist eher Mittelklasse-Club Hannover. Vielleicht so ein Club wie Hannover ist noch ein bisschen zu groß für Hannover von der Preislichkeit her. Aber so eine Mittelklasse-Mannschaft aus der Bundesliga, das wäre schon, glaube ich, der richtige Club für Holtby. Sowas weiß ich nicht, wie... Was dümpelt denn da so rum auf Platz 6 und 5? Wolfsburg von mir aus. Mhm. Wobei, das wünscht... Auch die Stuttgarter vielleicht und sowas, ne? Auch sowas. Ja, ja. Genau, wo ich in den News zumindest mal erzählt habe, dass Freddy Bobic 6 bis 7 Millionen Euro parat hat, um da neue Transfers zu tätigen, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ich denke mal, so, der kostet schon so seine 8 Millionen, so ein Luis Holtby, aber... Ja gut, aber wenig kannst du in dem Fall auch nicht sagen, weil das sind wahrscheinlich 6 oder 7 Millionen mehr, als der VfB Stuttgart in den letzten Jahren hatte. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Holtby, ja. Holtby, ja. Aber wär cool, wenn er wieder spielen würde. Auch in der Bundesliga, meinetwegen. Ja, gerne. Aber jetzt hat er seinen Traum erfüllt. Da kann er im Land seiner Vorfahren spielen, hätte ich was gesagt. Aber seine Ahnen, ja. Seine Ahnen. Vielleicht kann er auch in England ja nochmal wechseln, so eine Ausleihe oder so. Ja, ja, und das meine ich ja. Das ist ja in England auch möglich. Weil in England spielen so viele Clubs, die so eine starke Reputation haben, dass man auch sagen könnte, okay, er hat es vielleicht in dem Umfeld bei Tottenham nicht geschafft. Ja, geht er zu den German Arsenals oder sowas? Das würde ja alles funktionieren. Ja. Klar, hätte er da auch wahrscheinlich nicht die Möglichkeit zu spielen, denn der Arsenal vielleicht nicht. Aber nennen wir so einen Mittelklasseverein in England, der vielleicht aufstrebend ist, so Zehnter ist oder sowas. Mhm. Da kann so ein Spieler richtig einschlagen und da kann so ein Spieler auch wirklich Selbstvertrauen wieder tanken. Das ist genau das, was Luis Holtby wahrscheinlich im Moment braucht, denn für sein Selbstverständnis ist diese Rolle, die er im Moment spielt, sicher die schlechteste, die es gibt. Jetzt sehe ich gerade bei Sky Sport News HD, dass José Mourinho wohl jetzt De Bruyne halten will. Also, ja, es ist ein Teufelskreis. Es gab ja vor einigen Monaten diese öffentliche Schelte von Mourinho an De Bruyne, wo er gesagt hat, der muss mehr tun und großes Potenzial, aber er muss mehr tun, um das alles abzurufen. Aber ja, es geht hin und her, gerade bei Chelsea und bei Mourinho, Abramovic und Co., da ist das ja gerade ein bisschen... Wie sieht das aus? Wie viel Mitspracherecht, du als Chelsea-Insider, du als Platzwart in London, wie viel macht Mourinho da? Wenn Mourinho sagt, ich halte den, dann sagt die Verantwortung in Chelsea auch, ja, okay, wir halten den? Naja, also Abramovic ist ja und Mourinho sind ja wohl Friends, so. Okay, ja. Die haben sich ja auch wohl riesig gefreut, dass es da wieder Fans gemacht. Bei Trainingsauftakt von Barcelona nur Messi zu sehen, das ist meine Ansage. Tja. Also ich glaube, wenn Mourinho sagt, der kommt, der da bitte mal drum bemühen um diesen Spieler und der soll bleiben, dann wird das wohl auch so geschehen, denke ich schon. Okay, ja. Kann ich mir gut vorstellen. So, Mata haben wir, Holtby haben wir, Mario, Mandzukic. Da gibt es ja im Moment so diese Geschichte mit Lewandowski. Kommt da, kommt da nicht. Das geht ja nun auch schon ähnlich lange wie euer Ter Stegen-Thema. Ich würde sagen, das geht sogar noch länger. Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein. Und Juve ist wohl an ihm dran, aber Mandzukic hat jetzt gesagt, nichts da, ich möchte nicht dahin. Kann man jetzt so interpretieren, entweder Juve, das ist nichts für mich, ich möchte zu einem noch größeren Verein, wobei Juve ist schon ganz geil, glaube ich, aber entweder der Club ist nichts für ihn oder er möchte einfach bleiben bei den Bayern. Auch wenn Lewandowski kommt, möchte er sich durchsetzen. Ich meine, warum nicht? So, was denkst warum du? Nicht? Ist es eher eine Tendenz dahin, er möchte zu einem noch größeren Club oder er möchte bei den Bayern bleiben? Ich glaube nicht, dass es diese Bayern-Durchhalteparole ist. Ich glaube, er möchte wirklich noch zu einem größeren Club. Ich glaube sogar, dass er sogar eine richtige Vorstellung hat und diese Vorstellung wahrscheinlich so in seinem Kopf manifestiert ist, dass da gar kein anderer in Frage kommt. Das heißt, wenn Lewandowski kommt, glaube ich nicht, dass Mario Mandzukic sich auf die Bank bzw. auf die Tribüne setzen wird, wenn es ganz schlimm kommt. Ja. Da wäre er auch unter Wert geschlagen, besonders was er in den letzten Monaten für den FC Bayern gemacht hat. Aber das hatten wir bei Gomez auch und Dufner hat das heute in der PK auch gesagt, es gibt halt unpopuläre Entscheidungen. Ich kann mir vorstellen, dass Mario Mandzukic ein Kandidat wäre, wirklich für die, sagen wir mal, 6, 7 großen Vereine. Und ich weiß nicht, ob Juve dazugehört. Ich kann ihn da auch ein bisschen nachvollziehen. Juve steht nicht mehr in dem Fokus, in dem sie mal standen, einfach aus den fehlenden Erfolgen. Und das reicht ihm, glaube ich, nicht mehr nach der letzten Saison. Er ist ja auch ein bisschen geil auf Titel und sowas, was ja auch klar ist, wenn man alle gewinnt. Ich glaube, Juve reicht ihm da nicht. Ja, es kann gut sein. Es ist schwierig. Ist schwierig. Ja, ich glaube, aber alle großen Clubs haben doch ihre Stürmer. Wenn es ManU ist, es mit. Können wir gleich nochmal mit Reus einwerfen, meinetwegen. Ja, ManU, aber du sagst, alle großen Clubs haben ihren Stürmer. Den hat der FC Bayern ja auch mit Mandzukic. Naja, aber mit Lewandowski haben wir. Ich würde nicht sagen, dass. Also momentan würde ich Mandzukic und Lewandowski auf eine Stufe stellen, aber Dortmund hat das große Problem, egal in welcher Form. Vielleicht ist Lewandowski ein bisschen überspielt, ist ein Fitness-Tief oder so, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Aber Fakt ist in Dortmund, Lewandowski muss spielen. Bums aus Nikolaus. Wenn der schlecht drauf ist, wenn er leicht angeschlagen ist, der muss spielen, weil es gibt de facto keine Nummer 2 und auch keine Nummer 3. Dann irgendwann kommt Julian Schieber und dieser Jungspund da. Ja. Aber bei Mandzukic natürlich, da kann auch mal ein Pizarro spielen, da kann dann natürlich auch mal ein Mario Götze auf der 9 spielen oder so. Da kann der, wird oft rotiert, definitiv. Aber wenn Lewandowski fit ist, in Topform ist, dieser Form sind, wo sie ins Champions-League-Finale gekommen sind und Meister geworden sind das Jahr davor, dann ist Lewandowski definitiv eine Nummer höher als Mandzukic. Also, ja, gebe ich dir recht. Hä? Natürlich auch dieser Knipser-Charakter, diese Anzahl an Toren wurden da ja oft auch noch übertroffen. Nichtsdestotrotz sehe ich dann halt diese Aussage als nicht so richtig an, dass man sagt, alle anderen Vereine haben den. Das hat Bayern auch. Und es gibt halt Vereine, meiner Meinung nach, wie Real, wie Barcelona, die kaufen auch nebenbei einen Mario Mandzukic. Ja, weil er gerade als Impulsartikel vorne an der Kasse steht. Ja. Ja, Impuls- oder Quengelartikel, das ist von Land zu Land unterschiedlich. Aber jetzt mal im Ernst. Es ist wirklich so, dass Mario Mandzukic jemand ist, der in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren konstant starke Leistungen gebracht hat. Und wenn er dann sagt, irgendwie, nur weil der hergelaufene Lewandowski kommt, soll ich mich hier vom Acker machen, kann ich auch nachvollziehen, dass man dann ein bisschen abpisst. Zumal Pizarro ja den Verein verlassen wird. Das ist definitiv der Fall, ja. Vertrag läuft aus und es gibt keine Anstanden da im Moment, was zu machen, ja. Genau, und von daher ist ja dann auch wieder eine Stürmerposition vakant, um es mal so zu nennen. Mit Sicherheit wird der FC Bayern aber auch gucken, wie sich das entwickelt. Wird Mandzukic sagen, ich nehme den Kampf an, das wäre natürlich für die Bayern das Allerbeste. Ja, sicher wäre das für die Bayern das Allerbeste, aber ich glaube nicht. Es ist schwierig, es ist auch im Moment halt noch alles so ein bisschen halbgar, auch durch die Lewandowski-Sache, wo wir ja noch gar nichts sagen können. Und wie du eben sagtest, das ist auch mit Ter Stegen genau das gleiche Thema. Es kann auch sein, dass morgen vermeldet wird, Lewandowski verlängert nochmal oder ist unrealistisch. Sonst wohin, ja. Wird nicht sein, aber oder er wird nach in die Ukraine gehen zu irgendeinem reichen Club oder sonst irgendwas. Ja, oder City haut nochmal einen Geldkoffer ein, das kann alles sein, ja. Ja, und von daher, das ist am Anfang, jetzt besonders in den ersten Ausgaben werdet ihr das auch merken, es ist am Anfang noch viel kleinrot und dann wird es irgendwann konkreter. Und das ist halt auch das Interessante jetzt in den 4 Wochen, die wir jetzt beobachten, auf jeden Fall. Ja, das wird sehr interessant sein. Und ich glaube, die Bayern sind in der komfortabelsten Situation. Ja, ich muss aber auch sagen, diese ganze Personalie Mario Mandzukic ist schon in gewissermaßen recht melancholische. Also es ist ein Stürmer, der, kannst du sagen, was du willst, der reißt sich immer den Arsch auf und macht immer seine Buden, aber so richtig angenommen und geliebt wird er von den Bayern-Fans nicht so. Weißt das was kann ich nicht beurteilen. Also es gibt Spieler, die wurden nach kürzerer Zeit schon mehr ins Herz geschlossen. Auch so Spieler wie Mario Götze oder so, die ja wirklich unter merkwürdigen Vorzeichen zum Club gekommen sind. Sind jetzt Mario Götze kommt aber aus der Gegend auch. Ne? Das ist dann auch immer so eine Sache. Das ist dann auch so eine Sache, aber kommt natürlich vom Erzfeind. Und aber Mandzukic hat man das Gefühl, der ist nie so richtig angekommen und der bringt Bombenleistung immer. Es ist schon wirklich eine merkwürdige Situation um den Typen. Also es tut mir auch schon fast ein bisschen leid. So. Mhm. Ja, sehe ich genauso, ja. So jetzt, obwohl, der hat so ein komisches Tattoo, der Mario Mandzukic, habe ich mal gesehen. Der trägt vor allen Dingen immer ein weißes T-Shirt drunter. Also ja, das weiß ich nicht, aber der hat so über dem Steiß hat, ist der tätowiert. Ja, das geht gar nicht. Das geht als Mann nun wirklich nicht. Okay. Also, okay. So, jetzt wird's schwer. Le Parisien berichtet, dass der BVB an Nantes Papi Gilo, also das haben wir schon mal, D-J-I-L-O, Gilo B-O-D-J. Bodge, ja. Ich würde das J vielleicht auch gar nicht aussprechen. Bodge. Gilo Bodge. Interessiert ist. Das ist ein 25-jähriger Innenverteidiger vom FC Nantes, wie schon gerade erwähnt. Und das ist ja schon ein Zeichen. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Das frage ich dich jetzt mal, weil ich habe ja. Ich muss jetzt schon wieder auf die 4-12er News verweisen. Da habe ich ja mal erzählt, ich würde auf der Innenverteidigerposition eigentlich großartig nichts machen. Denn wenn du jetzt einen gestandenen Spieler hast, wie es vielleicht dieser Papi bla bla bla ist, ich kenne den Typen nicht, 25 Jahre, soll wohl ein guter Mann sein, was ich bei Goal gelesen habe. Wenn du den holst, dann hat er auch einen Anspruch. Aber irgendwann kommt ein Mats Hummels wieder. Im Januar, Ende Januar soll er ja schon wieder da sein. Ja. Und du hast mit Sokratis, wie ich finde, einen sehr guten Innenverteidiger, hast du schon mal 3. Und irgendwann, Ende der Saison oder meinetwegen auch allerspätestens erst dann zu Beginn 2014, 2015, kommt dann auch ein Subotic zurück, der ja unangefochten mit Hummels da der Shit war in Dortmund. Ja, dann hast du auf einmal wieder einen Innenverteidiger, der da hinten überfällt wahrscheinlich. Es ist Sokratis oder dieser Papi Gilo Bodge. Man muss sagen, dass Sokrates natürlich die Entwicklung von Sokrates so nicht absehbar war. Sokrates hat auch sicher in der Vorsaison ganz gut gespielt, sonst hätten sie ihn nicht geholt bei Bremen. Allerdings hat er da wirklich eingeschlagen wie eine Bombe und hatte natürlich auch Glück im Unglück der Verletzungen, dass er da halt einspringen musste und konnte. Allerdings glaube ich, sehe ich das ähnlich wie du. Man sollte jetzt vielleicht auch versuchen, weiterhin mit jungen Spielern dahin zu arbeiten. Weil in welcher Situation kann man besser einen Charakter formen bei einem Spieler, bei dem jungen Spieler, als jetzt einfach ins kalte Wasser schmeißen? Das mit Marian Saar, da haben wir uns gedacht, als der da in der Champions League gespielt hat, das war ja wirklich ordentlich. Aber dann das Spiel danach, wo er ja an 2 Toren direkt schuld oder beteiligt war, da muss man sagen, vielleicht, sofern wir predigen ja immer, ja, dann nehmt auch junge Spieler, schmeißt sie ins kalte Wasser. Aber es kann wie in diesem Fall auch schief gehen. Und sie haben ja das, was war das? Letztes Spiel in Berlin war das, glaube ich, ne? Ja, ja. Wurde er dann zur Halbzeit ausgewechselt und da muss man sagen, es ist schief gelaufen. Was nicht bedeuten soll, dass man den Typen jetzt komplett droppen lässt. Aber ich glaube schon, dass man jetzt wieder den Weg einschlagen sollte, dass man den erstmal wieder auf die Bank setzt. Vielleicht ab und zu mal ein paar Minuten bringt oder so. Als Innenverteidiger mal ein bisschen schwer. Aber dass man ihn vielleicht dann gegen leichtere Gegner mal reinwirft oder so. Aber ich glaube, das mit Marian Saar ist gescheitert, muss ich fast schon sagen. Und natürlich mit Manuel Friedrich. Das kannst du auch abhaken. Das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, um es mal so zu nennen. Ne? Aber was mir halt auffällt, ist, und da muss ich wieder die Vereinsbrille anziehen, es geht auch anders. In Gladbach sieht man zum Beispiel, dass ein Toni Janschke auf einmal eine Innenverteidigerrolle spielt, die wirklich stark ist. Ja. Und das hätte man nicht gedacht, weil er körperlich eigentlich gar nicht dazu zur Verfügung steht. 1,78, glaube ich. Ach so. Und spielt auch eine super Sache. Man muss vielleicht auch ein bisschen experimentierfreudig sein, aber die Hauptaussage ist, und da gehe ich d'accord mit dir, warum jetzt einen gestandenen Spieler holen, der danach nur enttäuscht auf der Bank sitzt? Ja. Ne? Ist natürlich die Frage, wenn man da zu diesem Papi hingeht und sagt, hier Junge, auf mittlere Sicht wird es eventuell passieren, dass du hinter neben Subotić wieder auf der Bank sitzt. Wenn er natürlich sagt, ja ey, okay, kann ich mit leben. Oder wenn er zumindest sagt, ich kämpfe dann mit der Situation, versuche mich daran vorbeizukämpfen. Ich meine, wenn er besser als Subotić, dann spielt er. So, das ist schon mal Fakt. Ja. Aber wenn es wirklich der Fall sein sollte, ja gut, dann stelle ich mich erstmal hinten an, dann ist das natürlich ein guter Move. So, dann würde ich das auch machen, wenn er nicht allzu teuer ist. Aber ist es so, dass ein junger, hungriger Spieler sich gerne hinten anstellt? Ich glaube nicht. Ja, frag mal Diego Contento. Ich gehe nicht immer vom FC Bayern als Indikator aus. Warum denn nicht? Ja, weil ich glaube, dass ein Diego Contento immer noch sehr viel zufriedener ist als ein vierter Innenverteidiger bei Augsburg. Okay. Butcher, da bist du einfach viel zu weise für mich. Arsenal ist heiß auf Diego Costa. Diego Costa hat, glaube ich, in 17 Spielen 19 Tore in der spanischen Liga für Atletico Madrid geschossen, hat eine, ich weiß nicht, ob es eine festgeschriebene Ablösesumme ist, auf jeden Fall kann er wohl für 40 Millionen gehen. Und Arsenal, das ist ein Schnäpple, kann man definitiv sagen. Arsenal London soll wohl relativ heiß auf den Jungen sein, er kann... Also ich weiß nicht, ob der auch in der Winterpause gehen kann, aber er spielt natürlich auch Champions League und würde natürlich für Arsenal dann relativ unattraktiv werden. Wie auch so Marco Reus, ne? Man United bietet 48 Millionen. Warum sollte Reus das machen? Er hat Vertrag, Dortmund hat keinen Grund, ihn abzugeben. Haben einen Spieler, mit dem man sich noch relativ identifizieren kann und er kann dann nicht Champions League spielen bei Man United. Aber hier bei Diego Costa, es ist einer der hottesten Spieler, finde ich. Ich muss auch mal revidieren. Aktuell für mich der hotteste Spieler ist Luis Suarez. Was der im Moment in der Premier League spielt, leck mir die Füße. Diego Costa vielleicht knapp da hinten, dann Cristiano Ronaldo vielleicht von diesen beiden noch ein Stück weit vor, wobei ich ihn jetzt lange nicht spielen sehen habe, aber Diego Costa für 40 Millionen bei Arsenal London würde damit so ein bisschen Olivier Giroud ein bisschen Druck von den Schultern nehmen, ist ein eher spielender Stürmer, ein kreativer Stürmer, aber ein stringenter Stürmer, der nach vorne geht, ein richtig geiler Typ, könnte ich mir gut bei den Bayern vorstellen. Um es kurz zu machen. Ja. Es gibt ja immer diese Gerüchte, jetzt Bayern, die brauchen einen spielenden Stürmer, Lewandowski ist ja eine hohe Kante, der aber ackert, wie ja. Mandzukic, und dann gab es ja auch die Gerüchte mit Luis Suarez, ne, selber Berater wie Pep Guardiola, nee, der Bruder von Pep Guardiola ist sein Berater, so war das. Aber was ich sagen will, Diego Costa, ist das was für Arsenal? Also ich weiß nicht, ich mit dem 50-Millionen-Transfer von Mesut Özil haben sie sich ja auf so ein gewisses Niveau gehievt, also wollen sie im Prinzip ganz oben anklopfen, also ist Diego Costa vielleicht der ausschlaggebende Spieler, dass Arsenal wirklich in der ganz oberen Abteilung des Weltfußballregals bald zu finden ist. Also schön, schönes Bild. Ja. Schön, ne? Die Kiste rausholen, wo Arsenal draufsteht, ja. oder so wie bei Indiana Jones 1, wo die Bundeslade dann wegfahren. So, und ja, und den Staub so runterpusten, ne? Ach toll. Mann, das sind wieder Bilder heute. Aber ne, so ein Spieler für 40 Millionen, 19 Tore. Kann man ja. Das ist der Unterschied, wenn du so einen Typen holst. Ja, und das ist auch der Spieler, der halt den Unterschied macht. Zwischen Gruppenphase ausscheiden in der Champions League oder Halbfinale. Ne? Ja, oder vielleicht Gruppenerster auch ausnahmsweise mal werden. Ja, genau. Also das finde ich sehr interessant, wie sich das weiterentwickelt. Dann gibt es ja, das hast du ja erzählt, gerade im Vorfeld das Gespräch, dieses Podcast, dass Borussia Mönchengladbach an einem Atletico-Spieler, Rodriguez. Ich gucke nochmal nach, wie er richtig heißt. Offensivspieler, hattest du gesagt, 10 Millionen Marktwert. Und wenn natürlich Atletico beide verkaufen würde, hätten sie natürlich eine volle Schatulle, bringt dir aber auch erstmal nichts. Nee, die Schatulle bringt dann auf dem Platz halt nichts. Ne? Und ja, dann wird es halt schwierig. Kannst du den Namen, hast du den Namen? Du bist ja da, Torfabrik. Ja, ich bin gerade dabei. Aber ich, als Laie jetzt und als nicht. Raul Garcia heißt er. Raul Garcia, ja. Ja, also zu statistischen Werten, wie eben gesagt, 10 Millionen angeblicher Marktwert. Und hat in 20 Spielen diese Saison 9 Tore, 3 Vorlagen gemacht. Wurde in der Saison 2011-2012 zum CA Osasuna ausgeliehen. Ja. Für 4 Millionen. Und da hat er in 33 Spielen 11 Tore, 7 Vorlagen gemacht. Also gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Gar nicht so schlecht, ne? Scheint ein kompletter Spieler zu sein, der nicht nur knippt, sondern auch auflegt. Genau, 27 Jahre, also im ja, schon im höheren Alter. Fußball. Ja, ganz genau. Und ja, es gibt halt auch, wie du sagtest, auch in Gladbach gibt es dann halt auch Gerüchte und nicht nur das Ter Stegen-Gerücht, sondern eine Seite vermeldet auch, dass Gladbach angeblich mit dran wäre an Tom Cleverley. Ich habe von dem noch nie gehört, du weißt ja eher, von Man United. Ja. Da ist angeblich Gladbach auch mit im Rennen, aber das sind, glaube ich, immer Größenordnungen, das ist mehr Schall als Rauch, also... Ich weiß es nicht. Was hatten wir da noch für eine Geschichte? Ja, genau, das habe ich hier auch notiert, wenn wir gleich beim Borussia Mönchengladbach Powerblock sind, dass die Gladbacher auch an Dusan Tadic von Enschede interessiert sind. Lustigerweise, dieser Dusan Tadic ist der Nachfolger von Luc de Jong bei Enschede und der könnte jetzt auch Nachfolger von Luc de Jong bei den Gladbachern sein. Also das ist schon eine Ironie, die ist schon ganz goldig. Ja, aber vielleicht wird das Schöne ja noch dabei, vielleicht wird ja auch Luc de Jong Nachfolger von Tadic. Ne? Also. Ja, das ist der ewige Kreislauf. Circle of Life. Und dann spielen sie zusammen beide das Musical vom König der Löwen auf. Ja, und die Szene mit dem Dreck ins Gesicht und mit dem roten Scheißdreck, was der auf dem Stirn. Ja, genau. Scheißdreck. Ja, Gladbach auch noch ein Thema an Johnson interessiert, von der TSG Hoffenheim. Stimmt, ja. Wurde in den letzten Tagen auf verschiedenen Gazetten gemeldet, jetzt jüngst auch heute Nacht um 2 auf Kicker. Ich sehe hier gerade die Uhrzeit bei, darum muss ich das einfach mal erwähnen. Ja, für mich ein ganz komisches Transfergerücht, weil ich habe Johnson in den letzten Monaten nicht so auf dem Zettel gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist auch sicher nicht der Spieler, der so sich in den Vordergrund gerückt hat, hat auch manchmal anscheinend ein bisschen persönliche Probleme dabei, ohne dass ich das jetzt weiß, sondern das einfach nur mal so aus dem Kontext lese. Mann. Und hat ja auch schon beim VfL Wolfsburg eigentlich nicht das geschafft, was er wollte. Jetzt bei Hoffenheim auch nicht. Schwierig. Er ist 26, soll angeblich Allrounder sein, lese ich jetzt immer mehr. Ich wusste gar nicht, dass es solche Spieler noch gibt. Ich dachte, die gab es als letztes bei Anstoß 3. Aber anscheinend gibt es solche Spieler noch, die grün auf jeder Position sind und außer auf der Torhüterposition. Ja, gut. Man hat mit Spielern aus Hoffenheim nicht die besten Erfahrungen in Gladbach gemacht. Ich erinnere da an Lapper, der nicht so wirklich eingeschlagen ist. Oh ja, das ist ja auch eine Krampe gewesen. Spielt er jetzt nicht bei Hoffenheim? Nee, der spielt jetzt in Gladbach. Er hat bei Hoffenheim jetzt gespielt. Ja, stimmt. ja, also wir halten fest, Johnson, wie ist der? Tadic. Tom Cleverley. Ja, mit Cleverley. Ich meine, ich weiß nicht viel über den, ich weiß, dass es ein Zehner ist. Mhm. Von Manchester, auch relativ jung, aber müssen wir mal nachgucken, was der für eine Ablöse hat. Ich glaube, also ist definitiv kein Stammspieler, aber so unter einen Zehner würde er den nicht kriegen. Ja, und das Lustige ist, dass sowohl diese Tom Cleverley-Geschichte als auch die Raul Garcia-Geschichte von der gleichen Seite gemeldet werden. Von newswalk.info, wenn er mal reingucken will. Mhm. Guck an. Also Gladbach ist eines der heißen Themen in diesem. Ja, aber ich wundere mich ein bisschen, weil man muss ja nicht besser mal nach im Moment, aber es ist natürlich die Weitsicht. Aber natürlich ist es jetzt auch im Moment, aha, guck mal, die wahre Borussia ist jetzt auf Platz 3, macht auch attraktiv. Macht attraktiv, sicher, ne? Klar. Ne? Und dann, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man noch ein paar Euros auf dem Konto hat, um so einen Raul Garcia oder wie der heißt zu holen, oder so einen Tom Cleverley, was mit Sicherheit Granätchen wären. Und wenn die sehen, ja, Gladbach, muss ich aber nochmal gucken, habe ich mal gehört, die waren in den 70ern, haben die mal ab und zu ins Tor getroffen. Ah, guck mal, die sind Dritter. Ja, hört sich interessant an. Spielen vielleicht auch Champions League und so. Also vielleicht möchte man dann da jetzt so ein bisschen die Gunst der Stunde ergreifen und sagen, hier, Mensch, wir sind ein hotter Club in der Bundesliga. Wollt ihr nicht kommen? Also ich finde es gar nicht so schlecht. Ja klar, ich freue mich über jeden Mann wie Raul Garcia mit solchen Namen, freue ich mich immer. Ja. Also. Ja, ja, klar. Trikotmann halt. Ne? Naja, aber solange ihr noch kein Trikot bedrucken könnt mit dem Namen ja. Thiago, habt ihr leider nicht ganz diesen Impact. Also wer Chris eine Freude machen kann, jeglichen, wie früher der Bravo stand, ich sammle jeden Schnipsel von Thiago. Ja. Wer Chris da eine Freude machen kann, kann ihm entweder einen lebensgroßen Türaufkleber selber basteln und ihm zuschicken. Das Porto übernimmt dann auch Chris. Oder ihr nehmt einfach jeden Schnipsel, wie eben erwähnt, und schickt ihn an die Straße, die hier steht. Thiago Fan Street 8. Mhm. In 1717 Thiago Alcantara. Alcantara. Schön, ja. So, ja, ist aber der beste Spieler der Welt, muss man das sagen. Ja. Muss man wirklich so sagen. Ja, ein Zufall, dass er auch noch beim besten Club der Welt spielt. Zufälle gibt's. Bremens Tom Tribul wechselt zum FC St. Pauli. St. Pauli. Und ich glaube, das muss man auch einfach so stehen lassen. Ja, ist jetzt nicht wirklich eine Verbesserung. Zwar vielleicht städtisch, aber nicht unbedingt fußballtechnisch. Ne? Also Bremen ist ja auch wirklich... Also ich war sowohl noch nicht in Bremen, als auch nicht auf St. Pauli. Also von daher... Bremen, also als ich das erste Mal vor 15, 17 Jahren in Bremen war, da hat man sich natürlich diese Drecks-Stadtmusikanten-Penner angeguckt, ne, und hat sich gedacht, das wird jetzt geil. Ähnlich wie beim Brandenburger Tor, da hat man sich natürlich auch gedacht, wenn man zum ersten Mal davor steht, das ist es jetzt. Ja, das stimmt natürlich. Ja. So, und dann stehst du vor diesen Bremer Stadtmusikanten, die einfach einen halben Meter kleiner sind als du selbst. Und ja, also... Ah, nein, Bremer grundsätzlich sind tolle Menschen. Auch wenn ich ein bisschen gegen Jan Böhmermann geturnt bin, wie auch wohl seine Arbeitgeber gegen geturnt sind. Ja, ist kein Late-Line-Moderator bald mehr. Nee, das habe ich gehört, ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir noch, ja, dann habe ich noch so ein paar ältere Kamellen, und zwar wie David Luiz. Beide FCBs, Top-FCBs in Europa sind wohl an ihm dran. Wer sind die Top-FCBs? FC Basel und? Bern. Okay, der FC Bern, ja. Barca und Bayern sollen wohl beide heiß auf ihn sein. Ja. Pep Guardiola wollte ihn wohl schon mal nach Barcelona holen. Und ja, jetzt gibt es natürlich die Geschichte, dass Dante immer mehr zu einer Art Kasperfigur wird und auch die Leistungen nicht mehr ganz seines lustigen und fröhlichen Naturells entsprechen. Da muss man natürlich auch bedenken, dass ein Daniel van Beuten langsam leise Servus sagt, also da könnte man schon mal einen Bomben-Innenverteidiger holen. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie geht es mit Holger Badstuber weiter? Der hat ja ein Interview gegeben. Ach, den gibt's ja auch noch. Den gibt's auch noch, ja, und der wird es wohl rein krankheitstechnisch, kann er es wohl noch mit zur WM schaffen. Ach. Sollte, glaube ich, erstmal nicht so, sich so welche Ziele stecken, das hat er auch im Interview mit der Bild gesagt, sondern er möchte erstmal fit werden. Ja, also ich denke, das würde aber auch wirklich zu früh kommen, also Ich denke auch. Ja, Pocho, dann habe ich, bevor ich noch Hausmeistertätigkeiten tätige, möchte ich nochmal kurz zur Aktualität des Tages kommen. Und zwar habe ich mir heute um 12 natürlich Taifun Korkut, Junge! Ja. Die Vorstellung von Taifun Korkut angeguckt. Und ich habe natürlich am Anfang gedacht, ich kannte den Typen überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich habe hier und dort mal gelesen, hospitiert bei Vicente Del Bosque, bei Jogi Löw, Co-Trainer der türkischen Nationalmannschaft, irgendwie ist im goldenen 2011er Jahrgang des DFLs, oder also der Gistol ist da ja rausgekommen bei diesem Trainerjahrgang, und wer war denn dann noch? Tuchel, glaube ich. Und da war der halt auch mit dabei, und ja gut, dann sitzt du da und dann guckst dir die Scheiße an und kommt der Duffner rein, der Prolet, der Oberprolet aus ganz Hannover, und dann wartest du natürlich, dass da so ein anderer Hardcore-Turbo-Türke reinkommt, ne, mit Goldkettchen und sowas. Nein, weit gefehlt, mein lieber Pocho, dann kommt ein höchst eloquenter, höchst sympathischer und auch im Bereich des Fußballs, es scheint mir, recht versierter Trainer rein, der wirklich, also... Er hat mir wirklich imponiert. Ich habe mir echt gedacht, also wen holt ihr denn da? Da hat man natürlich gelesen, da diese Scheiße mit Trapattoni und so. Mhm. Und wen holen sie da jetzt? Dann kommt auf einmal Taifun Korkut, kennt keine Sau. Und dann kommt der dahin und macht da einen auf eloquent, auf deutsch-schwäbisch, perfekt labert. Der da ist auch in Deutschland geboren und so. Für die Stuttgarter Kickers gespielt und macht das wirklich 1A. Eine Bombenpressekonferenz. Er wurde gefragt, was er denn spielen lassen will für einen Fußball, hat er gesagt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß, dass sie jetzt hören wollen, ja, ich spiele Hurra-Fußball, wir spielen hier Tiki-Taka 2.0. Aber ich muss erstmal meine Mannschaft kennenlernen, gucke, was mit der möglich ist, und wir versuchen uns erstmal ein bisschen so zu beschnuppern und dann schauen wir mal, was möglich ist. Und das, finde ich, ist eine sehr ehrliche Aussage, wenn man natürlich gleich sagt, oh, jetzt geht jetzt ab hier, wir jagen jetzt hier durch die Liga wie eine Rakete, und dann macht man sich unglaubwürdig, und er sagt gleich, realistisch, was möglich ist. Hat aber auch gesagt, er möchte eine Mannschaft am ersten Spieltag auf dem Platz sehen, die selbstbewusst und aufopferungsvoll für den nächsten agiert. Also er möchte Solidarfußball sehen von seiner Mannschaft. Mhm. Wenn Horst Müller den Ball verliert, dann muss Achim Menzel hinterherrennen. So, das möchte er anscheinend sehen. Ja, und das ist eine ehrliche Fußballphilosophie, wie ich finde. Und aber du siehst in dieser Situation, du hast jetzt einen Trainer, der da wirklich seine erste PK macht, du nimmst ihn zum ersten Mal richtig wahr. Und da siehst du gegebenenfalls dann aber auch wirklich einen Unterschied. Und ich weiß, dass das vielleicht ein weiter Bogen ist, den ich jetzt schlage, aber da siehst du, was Jens Keller nicht kann, was Taifun Korkut anscheinend direkt in seiner ersten PK schafft. Sehr gut, richtig, ja. Und also kann man ja wirklich relativ schwer beurteilen, ob jetzt ein Keller ein guter Trainer ist oder nicht. Aber ja, klar, ich bin kein Fußballer und ich trainiere nicht unter ihm, ne? Und wir stehen nicht da auf Schalke an einer Trainingslinie. Ja. Aber was wir beurteilen können oder was wir uns rausnehmen, beurteilen zu können, das ist, wenn Jens Keller vor, nach oder was weiß ich, während einem Spiel sich verhält, wie er mit den Medien redet. Und wenn er dann schon neben Horst Held da so, sitzt er da so mit seinem traurigen Hundeäuglein und so mit seiner Strähne so halb im Gesicht. Und dann denkst du natürlich, ja, so ein Typ, der geht jetzt gleich in die Kabine und haut den mal richtig auf die Nüsse, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, und das wird ja auch immer gesagt. Es wird ja immer, Jens Keller wird ja immer als so dieser Kumpeltyp dargestellt. Ja. Und ich finde auch, ich habe mir eben die Zusammenfassung der PK angeguckt. Ich musste ja arbeiten und konnte sie nicht live sehen. Mhm. Und auf jeden Fall, da habe ich auch direkt gemerkt, man merkt direkt, dass da ein Fachmann steht, dass da jemand ist, der Ahnung von etwas hat. Das heißt, er strahlt auch irgendwo etwas aus. Er strahlt dadurch auch wirklich sein Charisma noch dadurch besser und so weiter. Ja. Und genau das kann wirklich die richtige Entscheidung sein. Denn ich sehe so eine Art Kaltstart bei Hannover, der sich zwar langsam hinzieht, was bei diesem Verein meiner Meinung nach halt so ist, so wie ich in den letzten Jahren beobachte, aber auch mit der Installation von Dufner, sei er so unsympathisch oder sympathisch, wie er ist, und auch jetzt der Installation von Korkut, zeigt das natürlich, dass da wirklich eine Veränderung stattfindet. Und nur das kann Hannover wirklich vor dieser Mittelklassigkeit retten. Ja, ja, stimme ich dir absolut zu. Das ist das Einzige, ne? Vielleicht bekommen wir ja auch am ersten Spieltag gegen wen, ist das nicht der VfL Wolfsburg sogar? Oh, das weiß ich jetzt gerade nicht. Am 29. Oder am 24.01. kommt ja erstmal der FC Bayern, die Champagner-Arena. Mehr gibt es für mich im Moment in meinem Kopf. Ach, das stimmt natürlich. Ich glaube, es sind sogar die Wölfe am ersten Spieltag. Kann natürlich sein, dass wir da 5-0 auf den Nuss kriegen. Gegner ist stark und vielleicht ist es ein schlechter Trainer, sagen wir jetzt mal so. Nein, aber genau das hat Korkut natürlich durch diese PK heute schon ausgeschlossen. Mhm. Denn selbst wenn er 5-0 auf die Mappe bekommt, geht keiner hin und sagt, ja, was ist das denn? Dann kann er sich immer darauf beziehen, ja, Moment, ich muss mit dieser Mannschaft arbeiten, das hat er erstmal dargestellt. Hat sich als akribischen Arbeiter dargestellt irgendwo und dass er die Mannschaft kennenlernen will und sowas. Und das schafft er, was halt viele andere Trainer oder sagen wir einige andere Trainer, am Beispiel Jens Keller, nicht schaffen. Das sehe ich auch so. Und natürlich definiert sich ein Trainer nicht darüber, wie eloquent und sympathisch er irgendwie bekommt. Aber so wie er geredet hat und was er sich vorstellt vom Fußball als solches, hat mir das wirklich stark imponiert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, wie ein Trainer definiert sich natürlich nicht durch Sympathiewerte und so weiter. Aber ein Trainer definiert sich dadurch, dass er eine Respektsperson ist und dass er eine Person ist, der zu seinem Verhalten steht. Ein Tuchel steht zu diesem mies-cremigen Arsch, den er darstellt. Ja. Den stellt er immer dar. Ja. Ein Lucien Favre ist immer so dieser Typ, oh, ich halte mich erstmal zurück und denke von Spiel zu Spiel. Mhm. So, ein Pep Guardiola ist ein unglaublich charismatischer Mensch, der aber trotzdem, wo man weiß, meine Güte, wenn der mir was sagt, das ist der Fachmann, so, da steht dahinter. Das hat Jens Keller nie geschafft. Das schafft aber ein Korkut direkt im ersten Moment. Mhm. Er schafft es, dass man wirklich sich denkt, da könnte was funktionieren. Selbst das Außenstehender wie ich, der mit Hannover natürlich mit dem Club Hannover 96 nicht so viel Reibungspunkte hat. Aber ich erkenne das. Und genau das erkennen natürlich auch junge Spieler. Das ist genau das, was Hannover 96 im Moment braucht. Könnte gut werden. Taifun Korkut. Also muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine überraschend gute, bisher überraschend gute Lösung, dieser Trainer. Taifun Korkut. Bin ich wirklich überrascht. Freue ich mich richtig drauf, die weiteren. Und diese ganzen Schlagzeilen mit einem Taifun über Hannover und so, da habe ich direkt gedacht, also wirklich, stellt euch doch mal andere Sprechblasenschreiber an, oder? Also, ganz schlimm. Jetzt habe ich gerade neben das Mikro gehauen, Entschuldigung. Das ist gar kein Problem. Lass deinem Wut freien Lauf. Dann natürlich. Ich komme mit diesem Studio durch diesen Sponsor, was mir hier das Studio hingestellt hat, da komme ich gar nicht mit klar. Vielen Dank nochmal, chefkoch.de. Ja, danke. Ihr könnt uns followen, die aktuellen Transfer-News und überhaupt grundsätzlich News aus der Bundesliga, der italienischen Liga, spanischen Liga, englischen Liga und sonst wo könnt ihr auf @4ecken2elber bei Twitter könnt ihr uns followen. Habt ihr eigentlich einen relativ, wie ich finde, zuverlässigen Informationsdienst über diesen Wege. facebook.com/4ecken2elber, dort einfach einen Like setzen. Vielen Dank für 150 Likes. Das macht wirklich Spaß, das macht wirklich Freude. Und jetzt geht's nochmal rückwärts. Und unser Ziel ist ja für 2014, Pocho, sag es. Soll ich es wie eben sagen? Ja, sag es. 2014 Likes, ja. So ist es. Und das soll Warum klein anfangen? Warum klein anfangen? 31.12.2014, 2014 Likes. Und wenn wir es nicht schaffen, machen wir halt eine 24-Stunden-Ausgabe. Geht alles. Bis wir sie haben. Wir machen so lange, wie doch immer eine 24-Stunden-Ausgabe, bis wir die 2014 Likes haben. Ja, dann natürlich geht auf unseren WordPress-Blog 4ecken2elber.wordpress.com. Dort könnt ihr auf unseren Shop gehen, könnt euch links nochmal die aktuellen 4ecken2elber-News-Folgen anhören. Einfach auf das gewünschte Datum klicken. Ihr werdet dann auf eine Audioboo-Page weitergeleitet. Findet ihr so ein RSS-Feed links auf der Seite 4ecken2elber-News. Da steht immer das aktuelle Datum von der Ausgabe dann dahinter. Einfach mal reinhören, würden wir uns freuen. Darunter natürlich die Twitter-Timeline, wenn ihr nicht bei Twitter seid, aber dennoch die aktuellen News mitverfolgen wollt, könnt ihr das dort machen. Ansonsten natürlich der Shop, das aktuelle Power Kids Shirt ist immer noch im Handel, es ist immer noch vorrätig, wir haben es nach dieser wirklich wilden Weihnachtszeit nochmal reinbekommen. Nur noch wenige. Das ist wahr und dann gibt es natürlich eine neue MMA-Radio-Ausgabe, aber das ist eigentlich gar nicht das Weltbewegende, sondern es gibt ein neues Format bei mmaradio.wordpress.com, MMA-Radio Fit, das Ganze, dort kocht Ricky ein unfassbar leckeres Power-Menü und ich erkläre ihm dabei in seinem Kopf, wie es geht und da könnt ihr euch die allererste Ausgabe anhören. mmaradio.wordpress.com war eine relativ launige Ausgabe, wie ich fand. Ah, super, also ganz klasse Ausgabe, auch als außenstehender Hörer muss ich sagen, da sollte jeder auch mal vielleicht dann reingucken bei YouTube, denn die einzelnen Schritte, wie es da weitergeht, wie eine Zwiebel aussieht, die halb durchgetrennt ist und so weiter, das sieht man alles. Alles auf YouTube. Ja. Und das sind natürlich schon Ausmaße, muss man sagen. Da merkt man, wie 2014 anfängt. Ja, groß. Groß. Episch. Ja, du sagst es. So, Twitter haben wir, Facebook haben wir, Shop haben wir, News haben wir, MMA Radio Fit haben wir. Wir haben Spotshow. Toll. War schön, oder? War richtig enthusiastisch auch wieder. Ne? So muss Transfer-News sein. Da können wir den Transfer-Report vom Sky, die da irgendwann nächste Woche anfangen, können wir vergessen. Es ist ja fast schon der Transfer-Wahnsinn. Ja. Ne? Absolut. So, Pacho. Ich lasse mich jetzt noch zur Bergiselschanze nach Sindelfingen fliegen und mache dann noch bei der Vierschanzentournee mit. So was Uninteressantes, oder? Ich fange jetzt mit dem Skisprungsport an. Ja, so ähnlich wie Eddie the Eagle, oder? Eddie the Eagle, ja. Ich bin. Chris the Kolibri, ja? Ja. Ich bin Eddie Eagler. Ich bin noch viel Eagler als er. Ja. Noch viel Adli. Pocho, geh jetzt nach Hause. Ja, und denk dran immer, ne? Goethe, egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter.